Bra, bra, bra. Zeig mir deine Hut, du weißt doch, dass ich durchmarschiere. Ich komm aus Ukraine, ja Kollege, ich bin Maschine. Hol mir Kokain aus Chile. Und Martini mit Olive. Viel Probleme, viel Papiere, Rolle. McLaren und die ganzen Fotzen rennen. Zeugen wollen keinen Namen nennen, weil wir Heizer dadurch trennen. Kapi gibt sich 20 Schubert LED. Ich bin überaggressiv, voll auf Nitroglycerin. Die ficken deine Gang, Gang, Gang, Gang. Ich nicht, mich komm voll besoffen in den Club, als wär ich Charlie Sheen. Handschellen klicken, klick, klick. Taschdicker ticken, tick, tick. Scharfe Waffe, sick, sauer, sick, sick. Ich will euch alle ficken, alle fick, fick. Handschelle klicken, klick, klick, klick, klick. Taschdicker ticken, tick, tick, tick. Scharfe Waffe, sick, sauer, sick, sick, sick. Ja, ich will euch alle ficken, alle fick, fick. Das ist sowas wie ein Opferfest. Ich schneide eure Köpfe ab, ins Mic spucken, bis ich so viel Geld wie dieser Götze hab. Die Luxus-Karosse im Video spielt Zeitlupe. Ich zähle Geld und deine Rapper sind auf Reimsuche. Maskiert und bewaffnet, bis auf die Zähne. Und werde ich verhaftet, steche ich Klops in die Kehle. Steche mit der Schere, der Bauch, Kopf und Wade. Und alle inneren Organe. Skrupelloser Motherfucker wie Saddam, ich zieh die ab und scheu mich nicht mit Knarre zu ballern, denn im Milieu ist einfach so, Diggi. Kein Niveau, Diggi. Diese Karriere ist garantiert gestohlen, Diggi. Terrorist, ich mach ne Attentate. Ich komm mit Dynamit zum Bundestag mit Attentate. Es macht Bling, Bra, Bang, ist hier eine Nase. Ich red euch und hier die deine Reportage. Handschellen klicken, klick, klick. Taschdicker ticken, tick, tick. Scharfe Waffe, sick, sauer, sick, sick. Ich will euch alle ficken, alle fick, fick. Handschelle klicken, klick, klick. Taschdicker ticken, tick, tick. Scharfe Waffe, sick, sauer, sick, sick. Ja, ich will euch alle ficken, alle fick, fick. Alle fick, fick. Alle fick, fick. Ha!